Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mysteriöse Nazi-Zirkel, sagenhafte Superwaffen des Dritten Reiches, geheime Expeditionen auf der Suche nach mythischen Kultobjekten wie dem Heiligen Gral. All das ist längst Teil der Popkultur. Aber ist es deshalb auch nur Legende? Okkultismus und Esoterik spielten durchaus eine Rolle in der NS-Ideologie. Die Nazis waren verzweifelt. Sie vermischten Wissenschaft mit schwarzer Magie und hofften so, den Lauf des Krieges zu verändern. Comics und Comic-Verfilmungen wie Hellboy, Captain America oder PC-Spiele wie der Ego-Shooter Wolfenstein präsentieren die Nazis als mit dunklen Mächten und übernatürlichen Kräften im Bund. Bizarre Legenden über im Hintergrund die strippenziehende Geheimbünde wie die Thule-Gesellschaft und sagenumwobene Superwaffen. Obskure Fiktionen? Oder hat die popkulturelle Prägung den rationalen Blick für den Einfluss von Okkultismus und Esoterik auf die NS-Ideologen verstellt? Das Ungleichgewicht zwischen dieser Flut an medialen Darstellungen und tatsächlicher Forschung dazu ist so groß, dass da eine gewisse Akzeptanz zumindest für die damit verbundenen Ideen hergestellt wird. Zum Beispiel, dass es diese esoterische SS mit den Superwaffen gab, die sich irgendwie zurückgezogen hat, etc. Dr. Julian Strube ist Religionswissenschaftler an der Universität Heidelberg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte: Esoterik im Nationalsozialismus und Neonazismus. Er hat sich in mehreren Publikationen mit der Thematik auseinandergesetzt. Finden Sie alle Orte der nordgermanischen arischen Kultur, wo ein Verständnis vom Blitzschlag, dem Donnerschlag, Thors Hammer oder dem geworfenen Hammer vorhanden ist und zusätzlich alle Skulpturen des Gottes mit einer Handaxt die Blitze ausstößt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Darstellungen nicht auf natürlichen Blitzen und Donnern gründen, sondern dass es sich dabei um eine frühe, hochentwickelte Waffe unserer Vorväter handelt, die natürlich nur die Asen besaßen, die Götter, und dass dem ein völlig unbekanntes Wissen um Elektrizität innewohnt. Gezeichnet Heinrich Himmler, 1940. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, war wohl der prominenteste der nationalsozialistischen Machthaber mit einem dezidierten Interesse an Esoterik. Auch in Bezug auf Struktur und Symbole der SS bediente er sich massiv bei den Vorbildern sagenumwogener Geheimlogen. Himmler gab seiner Elite nicht nur den Anstrich eines schwarzen Ordens, sondern widmete ihr auch eigene Kultplätze, wie den Dom von Quedlinburg oder die Wewelsburg nahe Paderborn. 1935 gründete Heinrich Himmler zusammen mit dem niederländischen Geisteswissenschaftler Hermann Wirth die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, die er mit anthropologischen Forschungen und archäologischen Expeditionen bis in den Himalaya beauftragte. Man kommt bei diesem Thema auf jeden Fall immer auf das Ahnenerbe, gerade wenn es um solche Ausgrabungen etc. ging, was definitiv von seiner Geschichte her bedeutende esoterische Züge trägt. Zum Beispiel einer der Gründer, Hermann Wirth, war jemand, der in ariosophischen Kreisen aktiv war und stark rezipiert worden ist, der viel über Atlantis geschrieben hat als Ursprung der Arier und insofern sehr populär war, ein Ausdruck solcher esoterischen Strömungen war. Dann sieht man aber sehr schnell, wie selbst innerhalb dieses sehr, sehr bizarren Ahnenerbes eine ständige Machtkampfkonstellation sich ausspielt. Alle haben sich gegenseitig gehasst und bekriegt. Und als Resultat davon war zum Beispiel, dass Hermann Wirth geschasst worden ist als jemand, der als Scharlatan angeprangert wurde, als unseriöser Wissenschaftler. Und so ging es dann auch vielen anderen. Ahnenerbe. Atlantis, esoterische Strömungen, ariosophische Kreise. Ariosophisch? Im Prinzip ist es ein relativ konkreter Begriff, der auch von den Akteuren selbst verwendet worden ist. Ganz einfach gesagt handelt es sich um eine Kombination verschiedener esoterischer Strömungen, allen voran der Theosophie, mit völkischen Ideen. Insbesondere denjenigen, die dezidiert rassistisch sind, antisemitisch sind, häufig sehr misogyn sind, sehr nationalistisch aufgeladen sind, die sich dann auch Ariosophie nennen. Wie kommt es, dass eine Kombination verschiedener esoterischer Strömungen einen Einfluss auf rationale Parteipolitik ausübt. Rationalität allein stiftet keine Identität, erst recht keine kollektive. Im 19. Jahrhundert hatte Charles Darwins Evolutionstheorie das lange etablierte mythische Weltbild der Bibel endgültig ins Wanken gebracht. Das weckte die Sehnsucht nach alternativen Mythen. Eine vollkommene Lehre von den Geheimnissen der Natur anstelle des bloßen Materialismus der etablierten Wissenschaften. In ganz Europa sprach man im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in spiritistischen Sitzungen mit den Geistern, man las in Händen und Wahrsager wurden umschwärmte Publikumsmagnete. Ideen dieser esoterischen Kreise nahmen in mancherlei Hinsicht das Gedankengebäude der NS-Ideologen vorweg. Einst gab es ein goldenes Zeitalter, in dem die arische Rasse noch rein war und von einer weisen Priesterschaft geführt wurde. Dieses Arierverständnis schlägt sich nieder in dieser ariosophischen Strömung, die sich zum Beispiel von den Theosophen so unterscheidet, dass eine Rasse nicht in großen Anführungszeichen spirituell verstanden wird oder darauf hinauslaufen soll, dass alle Menschen in eine universale Brüderschaft aufgehen sollen, sondern dass es eine dominante Rasse gibt, die arische Rasse mit den üblichen antisemitischen, rassistischen Klischees, die dann mit reinkommen, die andere Rassen der Selbstwahrnehmung nach natürlich sich gegen diese verteidigen muss, aber im Endeffekt diese unterdrücken, dominieren muss. Esoterische Lehren haben die Eigenschaft, dass sie ihre Aussagen nicht belegen müssen. Ihre Grundlage sind in der Regel die Visionen einzelner Erleuchteter. Und solche erleuchteten Gewehrsfiguren finden die Ariosophen in der von Julian Strube bereits erwähnten Theosophie. Begründet von der Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky, die sich in erster Linie auf die Religionen und die Spiritualität des indischen Kulturraums bezieht. Ihre These? In allen Religionen liegt ein gemeinsamer wahrer Kern. Nach ihrem Wirken als Medium widmete sich Blavatsky der Aneignung alter Geheimlehren, denn diese betrachtete sie als Kern aller Weltreligionen. Ihr schwebte die Stiftung einer neuen Weltreligion vor, mit Prinzipien wie universeller Bruderschaft, unabhängig von Rasse, Glaubensbekenntnis oder Geschlecht, sowie der Erforschung bisher unentdeckter Naturgesetze und psychischer Kräfte des Menschen. Blavatskys theosophische Lehre stellt eine direkte Reaktion auf den Siegeszug der Naturwissenschaften und die daraus resultierende Krise der christlichen Lehre dar. Sie versucht, dem Menschen die Bedeutung zurückzugeben, die er im biblischen Schöpfungsmythos innehatte. Indem sie eine Kosmologie entwickelte, die althergebrachte Ideen westlicher Esoterik mit dem Gedankengut östlicher Religionen verknüpft und sich dabei nicht scheut, die Vorstellungen der zeitgenössischen Naturwissenschaften zu integrieren. Und dazu gehörte damals auch die Rassenlehre. Blavatsky entwirft ein Konzept von 7 Stadien der Entwicklung der Menschheit und nennt sie die Wurzelrassen. Das gegenwärtige Stadium der Menschheit bezeichnet sie dabei als das Arische. Inwieweit Blavatskys Lehre von den Wurzelrassen schon per se rassistisch war, ist in der Forschung zwar umstritten. Zweifellos jedoch war sie eine Fundgrube für Rassentheoretiker wie Guido von List und Jörg Lanz von Liebenfels. Also es war so, dass eine der einflussreichsten ariosophischen Organisationen war der Ordo Novi Templi, gegründet von einem angeblichen von Liebenfels, aber er hieß einfach nur Jörg Lanz. Und er war ein Zisterzienser. Man kann also ganz grob auch unterscheiden zwischen einer eher christlich in Anführungszeichen ausgerichteten und einer eher germanisch ausgerichteten Ariosophie. Letztere wurde von Guido von List vor allem vertreten. Weit weniger religiös war wohl der berüchtigste Geheimbund der Zeit, die Thule-Gesellschaft. Ins Leben gerufen 1918 durch den Okkultisten Rudolf von Sebottendorf. Das Motto der Thule-Gesellschaft: Halte dein Blut rein. Die Grußformel: Heil und Sieg. Das Ziel: Eine Diktatur errichten und alle Juden aus Deutschland vertreiben. Etliche spätere Größen der NSDAP sind als Gäste der Thule-Gesellschaft notiert. Unter anderem der Reichsminister und Stellvertreter des Führers Rudolf Hess, der Chefideologe Alfred Rosenberg und Hans Frank, der höchste Jurist des Dritten Reiches. Das Publikationsorgan der Thule-Gesellschaft, der Münchner Beobachter, wurde 1920 von der NSDAP übernommen und umbenannt in Völkischer Beobachter. Die Thule-Gesellschaft spielte nur bis zu ihrer weitgehenden Auflösung 1925 eine bedeutsame Rolle. Der völkisch-religiöse Neutemplerorden wurde, wie alle anderen religiösen Sekten, Ende der 1930er Jahre verboten. Sobald die Nazis an die Macht gekommen sind, haben sie diese Organisation unterdrückt, aus verschiedenen Gründen. Das kann einerseits aus einer wahrgenommenen zu großen Nähe geschehen sein. Das kann aber auch geschehen sein, weil ein Konzept von internationaler, universeller Bruderschaft, ja, nicht sonderlich kompatibel mit dem Nationalsozialismus war. Sehr häufig waren diese Strömungen auch dezidiert links. Sie waren häufig feministisch. Sie waren in Arbeitermilieus auch recht populär, vor allem aber in der Mittelschicht. Das sind alles Sachen, die die Nazis natürlich als Bedrohung empfinden. Trotz aller Gemeinsamkeiten durch einen gemeinsamen historischen Kontext. Der germanisch ausgerichtete Ariosoph Guido von List etwa erklärt die Germanen zur Herrenrasse. Und schon Blavatskys Wurzelrassenlehre wurde hinsichtlich einer Überlegenheit der arischen Rasse interpretiert. Der grassierende Antisemitismus findet zum Beispiel im pathologischen Judenhass des Neutemplers Jörg Lanz von Liebenfels seine Entsprechung. Die offensichtlichen Überlappungen zwischen der NS-Ideologie und den Konzepten der Ariosophen haben auch dazu geführt, dass immer wieder ein herausragender Einfluss des Okkulten auf Hitlers Mein Kampf behauptet wurde. Die Wahnbilder von Hitlers Text, seine Mythen von jüdischer Weltverschwörung und prophetischer Hoffnung auf eine vorherbestimmte Herrschaft können aber genauso gut aus den völkischen Kreisen stammen, in denen Hitler verkehrte. Prinzipiell bestehen klare Parallelen von Aussagen in Mein Kampf zu den Ideen der Ariosophen. Ein direkter Einfluss aber lässt sich schwer belegen. Viel wahrscheinlicher stammen die Einflüsse aus einem größeren Kontext. Sie haben mit einer breiten kulturellen Entwicklung zu tun. Hitler folgte ganz sicher weniger einem okkulten Interesse. Als vielmehr dem Pragmatismus. Und dem beugt sich schließlich sogar der dezidiert am Okkultismus interessierte Heinrich Himmler. Der sagt sinngemäß, als man von ihm wissen will, welcher Theorie über die Vorgeschichte der Germanen man denn folgen solle: Es ist mir gleich, welche Theorie wahr ist. Da Forscherhypothesen ständig wechseln, kann die NSDAP auch eine These aufstellen, die der Forschung widerspricht. Wichtig ist nur, dass die Forscher den Stolz des deutschen Volkes stärken. Dazu werden sie bezahlt. Himmlers Aussage zeigt, das Entscheidende hinsichtlich okkulter Wurzeln der Germanen ist nicht die Wahrheit der Geschichte, sondern deren Wirkung. Und das, obwohl Himmler wohl der prominenteste Machthaber im Dritten Reich war, der wirklich esoterischen Neigungen nachging. Das war allerdings eher seine Privatangelegenheit. Und seine esoterischen Neigungen wurden im Kreis um Hitler wenig ernst genommen. Ähnliches gilt für Rudolf Hess, der Mitglied der Thule-Gesellschaft und astrologiegläubig war. Oder Alfred Rosenberg, der dem Mystizismus zugeneigt war. Insgesamt ging es der NSDAP also um eine nutzbringende Verwertung von Mythen und Okkultismus. Nur einzelne Nationalsozialisten hatten wirklich tieferes Interesse an Esoterik. Ein Interesse, das jedoch nach dem Ende der NS-Herrschaft keineswegs verschwand. Julian Strube. Ich unterscheide da immer ganz grob zwischen zwei Entwicklungen in der Nachkriegszeit. Das ist einmal eine populärkulturelle, die dem Nationalsozialismus in der Regel ablehnend gegenübersteht, allerdings gleichzeitig eine oft sehr merkwürdige, ambivalente Fetischisierung des Nationalsozialismus betreibt, im Sinne von Coolness oder ist es halt so mysteriös. Andererseits aber auch dann tatsächlich Altnazis und dann irgendwann eine Generation von Neonazis. Sichtbar wird der Rückgriff auf den esoterischen Nationalsozialismus zum Beispiel in einem sich immer weiter verbreitenden Emblem. Die schwarze Sonne. Ein Symbol, das aus drei übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht. Ein altes Sonnenrad-Symbol, das per se nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Ist immer wieder zu hören, etwa aus sogenannten neuheidnischen Kreisen. Ein Irrtum. Denn die Vorlage für das Symbol stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ein Bodenornament von der SS eingelassen im Nordturm der Wewelsburg bei Paderborn. Und diese Wewelsburg ist schon sehr früh in den 60er Jahren ja zur Gralsburg Himmlers, wo er seinen esoterischen SS-Orden dirigiert hat, verklärt worden. Die schwarze Sonne ist Popkultur geworden. Man sieht sie mittlerweile in Hollywood-Produktionen, Independent-Filmen wie der Science-Fiction-Komödie Iron Sky oder PC-Spielen. In der rechtsesoterischen und rechtsextremen Szene jedoch hat sich die schwarze Sonne zu einem Ersatz für das in Deutschland verbotene Hakenkreuz entwickelt, zu einem Erkennungszeichen. Dass man in Charlottesville bei den Outright- und Neonazi-Demonstranten auf Flaggen sehen konnte, dass man in der Ukraine auf dem Abzeichen des Azov-Regiments sehen kann, das in italienischen Kontexten verwendet wird, in griechischen, in ganz Europa, in ganz Nordamerika, in ganz Südamerika häufig auch, also zu einem wirklichen Identifikationssymbol geworden ist, sehr weit rechter Leute. Die Rezeption rechter Esoterik erschöpft sich allerdings keineswegs in der Verwendung sichtbarer Symbolik. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden diverse verschwörungstheoretische und pseudohistorische Theorien über das Dritte Reich, in denen okkulte Elemente eine prominente Rolle einnehmen. Auf eine bestimmte Idee stößt man dabei immer wieder. Frill, die kosmische Urkraft. Und das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wo Geschichte mit Fiktion bis in die Gegenwart vermischt wird. Wir haben diese Vorstellung eines Vril entwickelt von einem sehr populären Schriftsteller im 19. Jahrhundert, Edward Bulwer Lytton, wirklich sehr einflussreich zu der Zeit. Man kennt ihn heute vielleicht noch wegen der letzten Tage von Pompeji, aber ansonsten ist er weitgehend vergessen. Er hat vor dem Hintergrund zeitgenössischer, vor allem Magnetismustheorien, diese fiktive Urkraft erfunden. Wahrscheinlich sollte die Vorstellung des Frill noch mehr von Mesmerismus und Mystizismus befreit werden, indem es einfach als Elektrizität bezeichnet wird. Schreibt Bulwer Lytton hinsichtlich seiner Konzeption der Frillkraft für seinen Roman The Coming Race, das kommende Geschlecht. Und das erinnert doch sehr an das von Himmler verzweifelt gesuchte, unbekannte Wissen um Elektrizität. Frill wurde umgehend zum Topos esoterischer Kreise. Auch bei Helena Blavatsky, die den entscheidenden perspektivischen Kniff beisteuerte, um aus der Fiktion Wirklichkeit zu machen. The Coming Race. Ein esoterischer Schlüsselroman, dem nur Eingeweihte das darin präsentierte Wissen entnehmen können. Eingeweihte, die sich natürlich in einem eigenen Orden organisierten. Wird von der Thule-Gesellschaft gesprochen, so stößt man zugleich fast immer sofort auf die Frill-Gesellschaft. Sinister, undurchsichtig, mysteriös. Weil es sie nie gegeben hat. Während die Beschäftigung mit Frill zur Zeit des Nationalsozialismus keine herausragende Rolle spielte, ist sie ab den 1970er Jahren ins Zentrum neonazistischer Esoterik gerückt. Ganz entscheidend etwa durch die Thule-Trilogie des ehemaligen SS-Mitglieds Wilhelm Landig. Seine Romane, die selbstredend von rechtsextremer Seite wiederum als Schlüsselromane angesehen werden, schildern ein Reich der schwarzen Sonne, geheime Nazi-Basen, in die die Elite des Dritten Reiches geflüchtet sei und wo überlegene Superwaffen wie die mit Frillkraft betriebenen Reichsflugscheiben, an deren Entwicklung Landig selbst mitgearbeitet haben will, auf ihren Einsatz warten. All das im Kontext eines großen esoterischen Kampfes. Der es auch ermöglicht zu sagen, nun gut, die Nazis haben den Krieg verloren, aber die esoterische SS, die führt diesen Kampf noch weiter. Und dieser Kampf ist nicht verloren. Und wir können in der Zukunft darauf hoffen, dass er gewonnen wird. Vor allem dann, wenn unsere extraterrestrische Unterstützung von Aldebaran, wo angeblich die Arier herkommen, eintrifft. '34 begannen die Arbeiten an den Rundflugzeugen. Ihr Antrieb und die Neutralisierung der Fliehkräfte im Innenraum erfolgten über Frill-Energiefelder. Flugfähige Exemplare der bis zu 6000 km pro Stunde schnellen Haunebu 2 starteten Mitte 1943, kamen aber kriegsbedingt nicht über die Erprobungsphase hinaus. Kein Zitat aus einem Spielfilm, auch keines aus Landigs Thule-Trilogie, sondern der Produkttext zum Bausatz des Modellherstellers Revell. Die haben jetzt hier diese Haunebu 2 Flugscheibe als Bausatz herausgegeben, was insofern völlig bizarr ist, weil dieses Konzept der Haunebu Flugscheiben, die eine Serie angeblich waren neben den Vril Flugscheiben, nicht irgendwie von einem Fantasy-Autoren oder sonst irgendeinem popkulturellen Kontext stammt, sondern das sind wirklich Altnazis und Neonazis, die das hervorgebracht haben. Auch die konkreten Namen, das Aussehen, die angeblichen Blaupausen etc. Willkommen im postfaktischen Zeitalter. Nach massiver Kritik wurde das Nazi-UFO von Revell aus dem Programm genommen. Die Geschichte vom Okkultismus der Nationalsozialisten ist eine von komplexen Diskursen, Spannungsfeldern von Religion, Wissenschaft und Esoterik. Es ist die Geschichte einer ganzen Epoche, in der Wissenschaft, in der Fakten mit Spiritismus und Esoterik um die Deutungshoheit rangen. Der Heidelberger Religionswissenschaftler Julian Strube. Und da kann man Esoterik nicht marginalisieren und auch nicht einfach als das andere der europäischen Kultur abstempeln. Die größte Attraktivität dafür, die Nationalsozialisten als Okkultisten wahrzunehmen, ist, dass man sagen kann, das ist das andere der europäischen Kultur. Das ist das Okkulte. Da dringt etwas aus dem Reich der Schatten ein in unsere aufgeklärte, fantastische Zivilisation. Und das führt zu einem Rückfall in die Barbarei oder zu einer Abkehr von dem, was eigentlich die deutsche Kultur ist. Aber die Nationalsozialisten sind ein Ergebnis der deutschen Kultur. Sie sind ein Ergebnis der europäischen Kultur. Ein katastrophales Ergebnis. Das zeigt, welche Macht Mythen und ihre Auslegung auf die menschliche Geistesgeschichte nehmen können. Und doch auch ein deutscher Sonderweg. Auch die Engländer, Iren und Franzosen mühten sich darum, ihre Besonderheit anhand okkulter Wurzeln zu belegen, beschäftigten sich etwa mit den keltischen Druiden. In Italien war es das alte Rom, der antike Götterhimmel. Und in ganz Europa wuchs die Faszination für die religiös-esoterische Geisteswelt der ägyptischen Pharaonenzeit. Die Deutschen aber hatten kaum authentische Zeugnisse aus ihrer Frühgeschichte. Waren sie deshalb empfänglicher für okkulte Wege der Erkenntnis? Okkulte Wege der Erkenntnis? Eine Wiederverzauberung der Welt angesichts der kalten, rationalen Wissenschaft? Der berechnende und manipulative Gebrauch von Mythen, Esoterik und Okkultismus durch die Nationalsozialisten hat etwas ganz anderes hervorgebracht. Die Entzauberung der Magie. Frank Halbach über die Ariosophen und die Esoterik der Nationalsozialisten. Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Regine Elbers. Es sprachen Schenja Lacher, Stefan Wilkening und Katja Bürkle. Redaktion Thomas Morawetz.